Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 2, Dresden, 14. Mai 1788. Auf den Dienstag, 20. Mai, denken wir auf den Weinberg zu ziehen, wenn das Wetter gut ist. Sophie Becker haben wir eingeladen, diesen Sommer zu uns zu kommen, und sie wird nächstens eintreffen. Ihr Bruder hat keine Schwierigkeit gemacht. Ich freue mich, sie zu sehen. Wir wollen sie hier schon aufheitern, dass sie ihre Wetterhähne vergessen soll. Deinen Geisterseher habe ich gelesen, die Episode hat mir sehr gefallen, der Stuhl ist nicht so kräftig als im ersten Stück, man sieht manchmal, dass du nicht con amore gearbeitet hast. Besonders hätte ich die Erklärung der ersten Erscheinung weniger ausführlich gewünscht. Du scheinst die Geschichte geschlossen zu haben. Wenigstens macht sie nun als Fragment ein Ganzes, wenn sie gleich die Forderung der Leser nicht befriedigt, die den weiteren Verlauf gern wissen möchten. Wolltest du sie fortsetzen, so hast du dir durch die Scharfsichtigkeit des Prinzen ein schweres Spiel gemacht. Es bleibt immer ein interessantes Produkt. Also bist du nun wirkliches Mitglied von dem Autorentribunale? Lass mich doch wissen, welche Rezensionen von dir sind. Auf dein Urteil über Egmont bin ich begierig. Ich habe mit Huber einen Streit darüber. Er findet vieles matt und kalt. Mir scheint es aber gerade ein Vorzug des Stückes zu sein, dass die Hauptcharaktere nicht durch konventionellen Heroismus, sondern durch Menschlichkeit interessieren und dass das Begeisternde in dieser Menschlichkeit mit größter Wahrheit dargestellt ist. Man wird nicht durch Ideale emporgehoben, sondern durch die Lebhaftigkeit der Täuschung ergriffen, die uns gleichsam bekannte Gestalten vor die Augen stellt. Erkläre mir doch nunmehr, warum deine Sachen nicht in der Literaturzeitung angezeigt sind. Du hast ja wohl, nun ein Recht danach zu fragen. Die Duschek habe ich bei ihrer Durchreise nicht gesehen. Was die regierende Herzogin von ihr gesagt hat, ist wohl so unrichtig nicht. Mich hat sie nie eigentlich recht interessieren können. Selbst als Künstlerin ist mir ihr Ausdruck zu sehr Karikatur. Anmut ist meines Erachtens das erste Verdienst des Gesanges, und dies fehlt ihr, wie mir scheint. Wenigstens steht sie darin jeder guten Italienerin weit nach. Mir ist bei einer Sängerin Kälte mit Feinheit lieber als Leidenschaft ohne Grazie. Huber trifft den jüngeren Forster und Heinze in Mainz. Er kann sich noch nicht in seine Lage finden. Lebe wohl. Die gewöhnlichen Grüße. K.